Das Volk, das im Dunkeln lebt oder das durch das Dunkel geht, sieht ein großes Licht. Die im Land des Todesschattens wohnen, also die vom Tod bedrängt werden, Licht leuchtet über ihnen. Du, Gott, wächst lauten Jubel, du machst die Freude groß. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderrat, Planer des Wunders, starker Gott, Fürst Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Halleluja, Halleluja. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist heute Morgen. Derselbe, wie du vor 2000 Jahren warst, wie du vor Grundlegung der Welt warst, derselbe auch heute und derselbe in alle Ewigkeit. Und wir danken dir, Herr, dass du heute Morgen hier durch die Reihen gehst und dass du über Livestream auch jeden, der sich jetzt wirklich im Geist verbindet, Herr, dass du jedem begegnest, Herr, insbesondere denen, Herr, die durch Todeskämpfe gegangen sind, Herr, die Jochs auf ihrer Schulter haben, Herr, die unter dem Stecken des Treibers gelitten haben, Herr, wo Krankheit sie nicht loslassen wollte, Herr, wo Symptome sie nicht loslassen wollten, wo Quälgeister sie gequält haben, Herr. Danke, Herr, dass du der Wunderrat bist und danke, Herr, dass du heute Morgen Einzug hältst in unserem Leben, Herr. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Vielleicht haben dich Ängste gequält. Vielleicht hast du nachts nicht schlafen können. Vielleicht war Unruhe in deiner Seele. Aber heute Morgen sagt Gott, mein Sohn Jesus, er ist der Planer des Wunders und er ist der Friedefürst. Er ist der Friedefürst und sein Friede kommt, sein Shalom, sein allumfassender Friede kommt in dein Leben. Er zieht ein in dein Leben durch seinen Geist. Da ist Frieden für dich vorbereitet. Da ist Ruhe für dich vorbereitet. Lass los und vertrau ihm heute Morgen. Lass los von all dem, was dich beschäftigen möchte, von all dem, was dich quälen möchte heute Morgen. Lass los. Psalm 46, Vers 11 heißt es, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Lasst los von euren eigenen Versuchen und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht sein unter den Nationen, erhöht auf der Erde. Halleluja, Jesus, wir danken dir, Herr, dass du erhöht bist, dass du erhöht bist in unserem Lobpreis heute Morgen hier, der Auferstandene, der Verherrlichte. Herr, der aus dessen Mund ein scharfes, zweischneidiges Schwert ausgeht, Herr. Der, dessen Augen leuchten wie Feuerflammen, dessen Füße wie glühendes Erz leuchten, Herr. Dessen Haupt weiß ist wie weiße Wolle, Herr. Sein Haar wie Schnee. Danke, Herr. Danke, Herr, du bist der Verherrlichte. Und du bist in unserer Mitte, Herr. Und du gehst durch die Reihen. Und du begegnest uns, Herr. Oh, du begegnest uns, Herr, in unserer Not. In unserer Not. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und ich glaube, dass Gott jemand berühren möchte, hier live vor Ort, oder das kann auch über Livestream sein, aber Gott möchte jemand konkret, ich glaube, dass da jemand live ist, berühren möchte. Und zwar ist es so, dass aufgrund von körperlichen Problemen du tatsächlich in letzter Zeit im Rollstuhl sitzen musstest oder immer wieder auch im Rollstuhl sitzen musstest. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier nicht im Rollstuhl, aber du musstest in letzter Zeit immer wieder im Rollstuhl sitzen, einfach aufgrund der Probleme, einfach die in deinem Körper sind. Und Gott möchte dich heute Morgen berühren durch seinen Geist. Gott möchte dich ein für alle Mal da rausholen. Er möchte dich aus diesem Tal des Todesschattens rausholen. Er möchte dich aus dieser Schwäche, er möchte dich aus dieser Not rausholen. Wenn dich das betrifft, wenn du live hier vor Ort bist, dann komm einfach ganz oder so schnell du kannst kannst jedenfalls. Komm einfach nach vorne, weil ich möchte dir einfach dienen. Wenn du über Livestream zuschaust, dann nimm das jetzt für dich. Leg einfach die Hand auf die Stelle, leg die Hand auf die Ursache, da wo das Problem ist. Betrifft dich das? Dann komm einfach nach vorne, ja. Lass sie einfach da ganz kurz durch. Halleluja, es braucht ein bisschen, bis sie da ist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich habe auch jemanden gesehen, der unter Gürtelrose leidet. Bist du das? Bist du das? Hä? Mit dem Rollstuhl, ja, genau. Du bist das mit dem Rollstuhl, ja. Halleluja. Okay, du bist in letzter Zeit immer wieder im Rollstuhl gesessen, ja. Und du hast Depression, ja, das kann ich verstehen, ja. Komm her, komm her. Jemand wird berührt im Raum von Gürtelrose. Das sind Symptome von Gürtelrose. Streck ganz schnell deine Hand aus. Gott berührt dich gerade jetzt. Ja, da wo du bist. Bleib da wo du bist. Gott berührt dich. Empfang einfach da wo du bist. In Jesu Namen. Seine Kraft jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wow, hinein. Ja, da ist es. Da ist es. Danke, Jesus, dass diese Symptome verschwinden. Halleluja. Halleluja. Was ist der Grund, warum du immer wieder im Rollstuhl sitzen musst? Die Knie. Okay, die haben die Ärzte gesagt, sie wollen operieren oder hatten sie schon operiert? Soll operieren, beide Knie? Das geht schon Jahrzehnte, 20 Jahre. Okay, pass mal auf, Svetlana, kannst du mal kurz kommen und kurz die Hände auf ihre Knie legen? Halleluja. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Kraft, Herr. Ich danke dir, Herr, für deine wunderwirkende Kraft. Und in dem Namen Jesus setzen wir jetzt diese neuen Knie frei, Herr, und egal wie lang dieses Problem sich schon durch die Knie gearbeitet hat, die letzten 10, 20 Jahre, in Jesu Namen, Herr. Oh, ich setze jetzt durch die Kraft Gottes frei, dass dein Reich kommt, dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. In Jesu Namen, jetzt. Neue Knie, neue Knie, neue Knie, in Jesu Namen, jetzt. Jetzt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Nimm die Hände weg. Halleluja. Okay. Du kannst mal anfangen, es zu bewegen. Du kannst mal anfangen, es zu bewegen. Wie fühlt sich das an? Okay. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, für dein Wirken, Herr. Danke für deine Kraft. Vater, in dem Namen Jesus befehle ich auch jedem Geist der Depression jetzt. Dass er weicht aus der Seele, dass er weicht jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jedes Trauma weicht jetzt aus ihrer Seele in dem Namen Jesu Christi. Jede Angst, jeder Quälgeist verlässt ihre Seele gerade jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Betet Jesus an, schaut auf Jesus. Halleluja, Halleluja. Du musst auch im Rollstuhl sitzen. Da musst du auch im Rollstuhl sitzen. Nicht im Rollstuhl. Die Knochen, aha, Osteoporose oder was? Oder Glasknochen, sowas wie Glasknochen wahrscheinlich. Okay, sie brechen ganz schon dreimal gebrochen. Okay, Vater, in dem Namen Jesus verfluche ich diese Krankheit, Herr, in Jesu Namen. Oh, und ich setze frei, Herr, dass diese Knochen jetzt in die Ordnung Gottes kommen, Herr. In Jesu Namen. Oh, lass uns Jesus anbeten, lass uns Jesus anbeten, lass uns auf ihn schauen, Halleluja. Seine Kraft ist hier, sein Geist ist hier. Aber auch über Livestream. Jemand wird berührt im Augeninnendruck. Der Augendruck ist nicht in Ordnung. Glaukom, würden die Ärzte sagen. Wenn dich das betrifft, einfach gerade jetzt ganz schnell, gib mir ein Zeichen, wenn du hier im Raum bist. Augeninnendruck muss in die Ordnung Gottes kommen. Einfach kurz winken mit der Hand. Leg deine Hand auf das Auge, leg deine Hand auf die Augen. Ja, in Jesu Namen, danke Vater für deine Kraft. Danke Herr für deinen Geist. Herr. Vater, in dem Namen Jesus befehlen wir diesem Augeninnendruck, sich jetzt zu normalisieren durch die Kraft des Heiligen Geistes. In die Ordnung Gottes zu kommen, in Jesu Namen. In Jesu Namen, jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Pass auf. Wenn du irgendwo hier im Raum bist, ich hatte gesehen, dass Gott wirklich Leute befreien möchte von Augenkrankheiten. Glaukom, aber auch grauer Star, Schleier vor den Augen, Makuladegeneration, Punkte, Blitze. eingeschränktes Sehfeld, Schatten, was auch immer. Wenn dich das betrifft, leg einfach deine Hand auf die Augen. Da ist Heilung für die Augen, gerade jetzt. In dem Namen Jesus, Herr, auch über Livestream. Ich singe dich mit der heilenden Kraft Gottes jetzt. Oh, die heilende, wunderwirkende Kraft Gottes geht jetzt in deine Augen hinein. In Jesu Namen. Jetzt. Punkte verschwindet, Schleier verschwindet. In Jesu Namen, Druck normalisiere dich. In Jesu Namen, Linsentrübung weiche. Makula, komm in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen, Sehfeld, öffne dich. In Jesu Namen, Muskeln, Augen, Muskeln, Nerven. In Jesu Namen, kommt in die Ordnung Gottes jetzt. In Jesu Namen. Oh, da ist es. Da ist es. Du kannst die Hand wegnehmen vom Auge und einfach mal ins Licht schauen. Und dann siehst du, ob der Schleier weg ist. Halt einfach Ausschau nach deinem Wunder. Schau, was sich verändert hat. Dreh deinen Kopf, wenn es ums Gesichtsfeld geht. Einfach in Jesu Namen. Danke, Herr, für die heilende Kraft. In Jesu Namen. Halt Ausschau nach deinem Wunder. Danke, Jesus. Wenn du merkst, oh, da hat sich was verändert, dann streck einfach deine Hand aus und gib mir einfach ein Zeichen. Wenn du merkst, da hat sich was verändert, bei dir hat sich was verändert, bei dir hat sich was verändert. Wo noch? Streck einfach deine Hand aus. Bei dir hat sich auch was verändert. Da hinten hat sich auch was verändert. Da hat sich auch was verändert. Danke, Jesus. Halleluja. Lass uns mal Jesus die Ehre geben. Da auch. Danke, Jesus. Überall im Raum. Halleluja. Halleluja. Wenn du über Livestream zuschaust, schreib uns eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Schreib uns eine E-Mail, was sich verändert hat, gerade jetzt. Kannst du jetzt schreiben, dann kriegen wir es noch während des Gottesdienstes mit. In Jesu Namen. Danke, Vater. Wow, so viele, die in den Augen berührt worden sind. Halleluja. Ich habe auch noch was Zweites gesehen heute Morgen. Und zwar habe ich gesehen, dass Gott wirklich Menschen von Taubheit und Schwerhörigkeit heilen will heute Morgen. Wer hat alles Schwerhörigkeit oder Taubheit in sein Ohr? Halleluja. Streckt einfach mal eure Hände aus. Streckt mal eure Hände aus. Und jetzt pass auf. Alle, die ihr hier seid vom Heilungsteam, alle vom Heilungsteam, geht einfach mal ganz schnell auf jemanden zu, wo die Hand ausgestreckt ist. Schaut euch ganz schnell um, geht auf jemanden zu, da sind Hände, geht einfach auf jemanden zu, Halleluja, und stellt euch zu der Person, und wenn jemand bei euch steht, dann nehmt die Hand wieder runter. Aber geht einfach auf jemanden zu, auch vom pastoralen Team, geht auf jemanden zu, auch wenn du Glory House Leiter bist, kannst du auf jemanden zugehen, der seine Hand gehoben hat, da hinten sehe ich noch eine Hand, da sehe ich noch Hände, geht einfach ganz schnell auf jemanden zu. Halleluja. Glory House Leiter auch. Geht ganz schnell auf jemanden zu. Da hinten wird noch jemand gebraucht. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay. Steht jeder? Ich sehe keine Hand mehr. Ah doch, da hinten ist noch eine Hand. Ja, jetzt ist jemand da. Okay. Pass auf, wir machen Folgendes. Wir schauen auf Jesus zusammen. Und jetzt frag kurz die Person, welches ist das schlechtere Ohr? Weil meistens sind die Ohren unterschiedlich. Wenn sie beide gleich schlecht sind, dann betest du für beide gleichzeitig. Aber wenn eins der beiden Ohren schlechter ist, auch du über Livestream, du kannst es jetzt machen. Wir haben schon so viele taube Ohren und schwere Ohren geöffnet gesehen. Wenn eins der Ohren schlechter ist, dann mach kurz einen Test. Und halte zuerst das schlechte Ohr zu, sodass du das gute Ohr, dass du am guten Ohr schnippen kannst, dass du es testen kannst. Und dann halte das gute Ohr zu und schnippe am schlechten Ohr, sodass die Person den Vergleich hat. Sodass sie merken kann, okay, das ist der Unterschied momentan zwischen dem schlechten und dem guten Ohr. Okay, machst den Test. Und dann legst du die Hand auf das schlechte Ohr, das schlechtere Ohr. Leg die Hand auf das schlechte Ohr jetzt. Und in dem Namen Jesus befehlen wir jetzt, leg die Hand auf das Ohr, im Namen Jesus befehlen wir jetzt diesem Ohr, dass es sich öffnet vollständig in Jesu Namen. Wir befehlen diesen Ohren, auch wenn es beide Ohren sind, wir befehlen diesen Ohren jetzt in dem Namen Jesu Christi. Öffnet euch in Jesu Namen. Halleluja. Gib den Befehl in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. So, und jetzt nimmst du die Hand weg und jetzt machst du nochmal genau den gleichen Test. Zuerst hältst du das schlechtere Ohr zu, schnackelst am besseren Ohr, damit die Person den Vergleich hat. Und dann hältst du das bessere Ohr zu und schnackelst am schlechteren Ohr. Und einige werden jetzt sagen, wow, das ist ja gleich gut wie am anderen oder das ist sogar besser als am anderen, wenn das andere auch schwerhörig war. Halleluja. Lass mich mal sehen, wer von euch kann bezeugen, dass das schlechtere Ohr jetzt mindestens genauso gut ist wie das andere Ohr? hier, da ist es besser als das andere Ohr. Ja, Amen, genau das meine ich. Halleluja. Da geht es. Bei wem noch? Bei wem noch? Wink einfach mit der Hand. Bei dir auch. Halleluja. Bei wem noch? Bei wem noch? Wink einfach mit der Hand. Einige beten noch. Wo ist noch jemand? Bei dir auch. Halleluja. Danke, Jesus. Da auch. Danke, Jesus. Sind schon vier. Danke, Jesus. Bei wem noch? Lass uns, bleib einfach dran. Bleib einfach dran. Wenn du beim ersten Mal reinsprechen, noch keine Veränderung merkst, dann sprich noch ein zweites Mal rein. Halleluja. Halleluja. Wir wollen ganz kurz mal, einfach ganz kurz nochmal hören, was passiert. Halleluja. Ihr könnt einfach weiter reinsprechen, aber wir wollen ganz kurz hören, was passiert. Halleluja. Ihr braucht das Mikro. Halleluja. Was ist passiert? Ja, ich habe hier schlecht gehört auf der rechten Ohr. Auf dem rechten Ohr hast du schlecht gehört? Und dann hat sie das Das gehoben und da habe ich ganz stark gehört und da war schwächer wie da, wo ich sonst nicht gehört habe. Das heißt, bis bevor du überhaupt gebetet hast, war das schon? Wow, bevor du überhaupt gebetet hast, war es so, dass das eigentlich schlechtere Ohr ist jetzt besser als das gute Ohr. Halleluja, danke Jesus, Amen. Amen, Halleluja. Jetzt bete noch für das gute Ohr, dass es auch genauso gut wird wie das andere Ohr, okay? Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus, was ist bei dir passiert? Oder wer war noch, wer hatte sich noch gemeldet? Bei dir, was ist bei dir passiert? Ja, dieses Ohr habe ich besser. Ist jetzt besser? Aber... jetzt ist diese, die ist so, das war vorher besser, das Ohr. Und jetzt ist dieses Ohr besser als das. Halleluja, danke Jesus, Amen. Amen, was ist bei dir passiert? Halleluja. Also bei uns ist es so eine Erbkrankheit. Ja. Und ich habe gemerkt, dass im Laufe der Jahre meine Ohren immer schlechter geworden sind. Ja. Ne? Und beide jetzt, Ohren. Beide Ohren. Ja, ja, okay. Und was ist jetzt passiert? Wunderbar. Jetzt hörst du wunderbar? Ja. Wow. Seit wie vielen Jahren hast du nicht so gehört? Die letzten 5, 6 Jahre hat es angefangen. Wow. Hast du was gespürt? Hast du gerade für sie gebetet? Hast du was gespürt, als sie gebetet hat? Hat sie irgendwie blopp gemacht oder war irgendwas besonders? Es hat nicht gebloppt, aber es hat so meinen ganzen Körper irgendwie berührt. Wow. Und jetzt, und wie hast du es festgestellt? Wurde es einfach plötzlich lauter? Ja, lauter. Wow. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Gib mal Jesus die Ehre. Danke, Herr. Lass uns ihn anbeten. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Korabasanda karamando korabasanda karanamando do do do do do do do do do do do do. Jetzt sind beide Ohren gleich. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Jetzt hat sich das andere Ohr auch angepasst. Halleluja. Gib mal Jesus die Ehre. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich sehe, dass der Herr dir sagt, kann jemand übersetzen oder wird oben übersetzt? Ich sehe, dass der Herr dir sagt, es sind Menschen direkt um dich herum, die dir auf dem Herzen liegen und die dir große Not machen. Und Gott sagt dir, ich berühre diese Menschen, gerade jetzt in meiner Gegenwart, ich berühre diese Menschen und du wirst merken, wenn du zu ihnen zurückkommst, etwas hat sich verändert, etwas ist passiert. Einfach bei diesen Menschen, weil Gottes Gegenwart ist außer Raum und Zeit. Fürchte dich nicht, hab keine Angst, er kümmert sich um diese Menschen, in Jesu Namen. Halleluja, danke Jesus, Halleluja, danke Jesus, schaut auf Jesus, betet ihn an. Linkes Schultergelenk wird jetzt gerade berührt. Das ist ein linkes Schultergelenk, wo ein Problem ist. Entweder Arthrose oder Entzündung oder irgendwas. Du kannst es nicht richtig bewegen. Gottes Kraft berührt dich gerade jetzt da, wo du bist. Halleluja. In Jesu Namen. Ich zähle bis 3 und dann streckst du einfach deinen Arm aus und du wirst feststellen, dass es frei ist. In Jesu Namen. Auch du über Livestream kannst es tun. 1, 2 und 3. Da ist die heilende Kraft. Streck deine Hand aus. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, lass uns Jesus die Ehre geben. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Oh. Jemand anderes wird berührt im rechten Handgelenk. Du hast Bewegungseinschränkungen im rechten Handgelenk. Streck einfach deine Hand gerade jetzt aus. In Jesu Namen frei und los durch die Kraft des Heiligen Geistes. Yes. In Jesu Namen. Beginn es zu bewegen, beginn es zu bewegen. Halleluja. Danke Jesus, Halleluja. Halleluja, danke Jesus. Jeder Schmerz geht raus, in Jesu Namen normalisiert sich vollständig. Danke Jesus, Halleluja. Jemand anders wird berührt im Hüftgelenk. Da ist eine Blockade im Hüftgelenk und auch in der unteren Lendenwirbelsäule. Da wird was blockiert, entweder Nerven oder Sehnen oder irgendwas. Auf jeden Fall macht es dir Probleme. Und diese Blockade, leg einfach mal deine Hand einfach auf diesen hinteren, unteren Rückbereich und Hüftbereich. In Jesu Namen, da wo du bist jetzt, durch die Kraft des Heiligen Geistes spreche ich jetzt Freiheit. Und ich sage jetzt, das Joch ist zerbrochen. In Jesu Namen. Freiheit für die Wirbel, Freiheit für die Bandscheiben, Freiheit für die Hüftgelenke, Freiheit für die Nerven, Freiheit für die Sehnen, Freiheit für die Bänder. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Das ist die heilende Kraft überall im Raum. Einige hier sind vielleicht noch nicht in einem speziellen Heilungsdienst, aber Gott wird dich gebrauchen, Kranken die Hände aufzulegen und sie werden gesund werden. Halleluja. Um dich herum. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. In Jesu Namen. Danke, Vater. In Jesu Namen. Oh, danke, Vater, in Jesu Namen. Danke, Vater, in Jesu Namen. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr, für deine heilende Kraft, die überall hier im Raum ist, Herr. Menschen begegnet, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Shekarara. Oh, Rabassiara. Tom, gib mal das Wort weiter, das du hattest. Ich habe eine Frau gesehen. Und du hast Haare, die sind zumindest schulterlang. Und du bist komplett am Ende. Du weißt nicht mehr weiter, du hast keine Vision mehr, du bist völlig fertig. Und das ist körperlich, aber du bist ohne Plan und es ist auch was Finanzielles dabei. Halleluja. Und wenn du das bist, dann komm schnell vor, weil Gott wird da heute was verändern. Halleluja. Heute ist da dein Wendepunkt. Amen. Ich habe dich gesehen, wie du auf dem Boden, Halleluja, auf den Knien warst. Und du, genau, bist, wenn dich das betrifft, komm einfach ganz schnell nach vorne. Komm vor. Halleluja. Danke, Jesus. Du kannst für sie beten, genau. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich habe den Namen Esther gesehen. Esther. Ich weiß nicht, ist eine Esther hier heute Morgen? Und ich habe noch konkret dazu, muss ich sagen, Esther, und zwar Probleme mit Gelenken. Eine Esther, die Probleme mit Gelenken hat. Ist da jemand heute Morgen hier? Eine Esther mit Gelenken. Also Gelenkproblem. Heißt du Esther? Heißt du Esther? Du heißt Esther? Du heißt nicht Esther. Nein, nein, ich meine, wer Esther heißt und du hast Probleme mit Gelenken, weil Gott hat ein Wort für dich. Okay, Halleluja. Ist da jemand? Halleluja, vielleicht ist es auch jemand über Livestream. Dann schreib uns eine E-Mail, wunder@glorylife.de. Aber ich habe ein Wort für dich. Und zwar, zum einen, Gott will deine Gelenkprobleme heilen. Gott will dich berühren in deinen Gelenken. Und zum anderen, dein Name ist ein prophetischer Name. So wie damals Mordechai zu Esther gesagt hat, vielleicht bist du für eine Zeit wie diese in die Position gebracht worden, in die du gebracht worden bist. So spricht Gott zu dir und sagt, ich habe dich bestimmt für diese Zeit. Und du hast vielleicht bisher was zurückgehalten, hast gedacht, oh, ich bin nur eine Frau oder was auch immer. Aber Gott sagt, nein, du hast Leitungspotenzial. Du bist dazu berufen, dass andere dir folgen. Du bist dazu berufen, dass andere einfach durch dich stark gemacht werden im Glauben. Und Gott heilt deine Gelenke als ein Zeichen. Und dann möchte der Heilige Geist, dass du wirklich Schritte gehst und dass du deinen Stand einnimmst und dann sagst, ja, jawohl, hier bin ich, Herr. Ich gehe, ich nehme meinen Stand ein und ich bin diese Leiterin, zu der du mich bestimmt hast. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Sein Geist ist hier. Oh, Shekaramando Korabasiya. Du bist Esther, du heißt Esther, aber hast du Gelenkprobleme? Echt? In deinem Alter? Wow. Wow. Die Knie? Okay. Pass mal auf, Silvi, legst du dir mal die Hände auf die Knie? Halleluja, danke Jesus. Das Wort war für dich dann auch. Amen. Du hast es gehört? Ah, du warst im Kinderdienst, okay. Aber du hast gerade gehört, was ich gesagt habe. Okay. Du hast Bestimmung in dieser Zeit, für eine Zeit wie diese. Und andere werden dir folgen. Du bist zur Leiterschaft bestimmt. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass diese Knie jetzt in die Ordnung Gottes kommen, Herr, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Danke, Herr, dass du diese Gelenke berührst, Herr. Herr, dass diese Gelenke genau in die Position kommen, Herr, in der sie gemäß der Schöpfungsordnung Gottes gehören. Jetzt in Jesu Namen. Jetzt in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Komm mit deinem Geist auf sie von heute an. Gebrauche sie, Herr. Gebrauche sie in einer mächtigen Weise, Herr. Lass sie Ja sagen zu der Bestimmung, die du hast für ihr Leben. Lass sie Ja sagen zu der Leiterschaft, die du hast für ihr Leben. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Preise dich, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Hey, hattest du Schmerzen in den Knien gehabt gerade? Jetzt gerade nicht, aber immer wieder. Okay, in Jesu Namen. Nicht mehr wieder. Nicht mehr wieder. In Jesu Namen. Halleluja. Wow, Gottes Geist ist hier. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jemand ist hier und du bist gerade im Begriff, in den geistlichen Dienst hineinzugehen. Nicht unbedingt Vollzeit, aber du bist gerade kurz davor, in den geistlichen Dienst hineinzugehen, aber du bist dir noch unsicher und du zögerst noch, ob du es wirklich tun sollst. Und Halleluja. Und Jesus, ich höre einfach, wie Jesus einfach sagt, ja, tu es, tu es, tu es, es ist so. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, Amen, Amen. Und jemand anderes habe ich gesehen und du bereitest dich vor auf den vollzeitlichen Dienst. Du bist relativ jung und du bereitest dich vor auf den vollzeitlichen Dienst. Und Gott sagt, mein Dienst wird nicht durch menschliches Heer und nicht durch menschliche Kraft vollbracht, sondern durch meinen Geist. Und ich möchte dir heute Morgen eine Zuteilung meiner Kraft geben für diesen Dienst, zu dem ich dich berufen habe. Und wenn dich das betrifft, du bist ja relativ jung und du bereitest dich auf den vollzeitlichen Dienst vor, wenn du hier bist, wenn du hier live vor Ort bist, dann ganz schnell komm nach vorne, weil Gott möchte dir eine Zuteilung für der Kraft geben, weil es ist nicht durch Heer, nicht durch menschliche Kraft, sondern durch seinen Geist. Okay, komm her. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Stell dich hierher. Danke, Jesus. Streck deine Hände aus. Vater, danke, Herr, für diese Zuteilung heute Morgen hier, Herr. Danke, Herr, dass von diesem Tag an du in einer neuen Dimension über sie kommst, Herr. Halleluja. Danke, Herr, dass du sie erfüllst, Herr, in jeder Phase ihres Seins, Herr, mit deinem Geist, mit deiner Kraft, Herr. Danke, Herr, dass sie im Übernatürlichen gehen wird, Herr, wie nie zuvor, Herr. Herr, denn es ist nicht durch menschliche Kraft, nicht durch menschliche Fähigkeit, sondern es ist durch deinen Geist. Danke, dass du sie übernehmen wirst, Herr. Gerade jetzt, Herr, und dass sie nicht mehr die gleiche sein wird, Herr, sondern verwandelt durch die Salbung Gottes, Herr, in der Salbung eine andere, Herr, in Jesu Namen. Wow. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Halleluja, Halleluja. Oh, lass uns mal Jesus die Ehre geben, Herr. Das ist wirklich eine ganz heilige, kostbare Sache. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wenn du irgendwo hier im Raum bist und du hast irgendwo akut Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen in irgendeiner Stelle deines Körpers, gerade akut, streck dir einfach mal aus. Seine Gegenwart ist hier. Seine Kraft ist hier. Oh, Halleluja, Halleluja. Oh, ich spüre, Gott gibt dir gerade nochmal eine Dosis. Oh, füll sie noch mehr. Oh, füll sie noch mehr. Halleluja. Und du streck deine Hände aus. In dem Namen Jesus befehle ich jetzt diesen Schmerzen. Ich befehle diesen Bewegungseinschränkungen jetzt aus diesem Körper zu weichen. In dem Namen Jesus. Danke, Vater, für deine heilende und wunderwirkende Kraft. Gerade jetzt. In Jesu Namen. Halleluja. Und jetzt pass auf. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Tanz, wenn du vorher nicht tanzen konntest. Hüpf, wenn du vorher nicht hüpfen konntest. Beweg deinen Arm. Beweg dein Schultergelenk. Tu etwas. Ja, halte Ausschau nach deiner Heilung. In Jesu Namen. Da ist seine wunderwirkende Kraft für dich. In Jesu Namen. Jetzt, wenn du nicht Treppen laufen konntest, geh schnell raus. Lauf einmal runter, einmal hoch. Und test es. Gottes Kraft ist hier. Jetzt solltest du dich bewegen. Jetzt solltest du dich bewegen. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. tu etwas, was du nicht tun konntest. Und jetzt gib mir einfach ein Zeichen. Wenn du bis zu diesem Punkt, in diesem Gottesdienst, in irgendeiner Weise eine Heilung, eine Befreiung, ein Wunder, eine, entweder sei es von Schmerzen, Bewegungseinschränkung, auch Ohren, Augen, was auch immer es ist, wenn du in irgendeiner Weise jetzt eine Veränderung in deinem Körper gemerkt hast, bis zu diesem Punkt im Gottesdienst, dann wink einfach mal ganz schnell mit beiden Händen, sodass wir es sehen können. Wink einfach mal. Hoch, hoch, hoch. Wow, überall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Halleluja. So viele. Danke, Jesus. Überall. Danke, Jesus. Gib mir Jesus die Ehre. Halleluja. Halleluja. Komm, wir können ihm anders danken. Vom Himmel. Oh, da ist ein Feuer. Oh, da ist ein Feuer. Oh, da ist ein Feuer. Oh, da ist ein Feuer. Oh, da ist ein Feuer. Oh, da ist ein Feuer. Oh, da ist ein Feuer. Oh, da ist ein Feuer. Oh, da ist ein Feuer. Oh, Feuer. Oh, Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Oh, Feuer. Halleluja, wir lieben dich, Herr, wir lieben deine Gegenwart, Herr, du bist hier. Und die Liebe des Vaters berührt dein Herz, gerade jetzt. Es sind einige hier im Raum und auch einige bei Livestream. Und du warst enttäuscht, du warst frustriert. Vielleicht bist du verletzt worden. Vielleicht sind Anstöße gewesen, die dein Herz irgendwie wie verschlossen haben. Vielleicht Traumata sogar. Aber gerade jetzt berührt dich die Liebe des Vaters. Und du kannst jetzt sagen, du kannst es mir nachsprechen, du kannst sagen, Vater, ich lasse jede Enttäuschung los. Ich lasse jetzt jeden Schmerz los. Jeden Frust. Jedes Trauma. Ich gebe es dir, Herr. Und ich öffne mich ganz neu für deine Liebe. Danke, Vater, für deine Berührung, Herr. Danke für deine Berührung, Herr. Preise dich. sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Fürchte dich nicht, ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Ergreif seine Hand gerade jetzt. Er liebt dich. Er liebt dich. Halleluja. Danke, Herr. Jetzt darfst du Schritt für Schritt zu deinem Platz gehen und einfach in dieser Gegenwart bleiben, einfach in seiner Liebe bleiben, der Platz suchen. Halleluja. Wir bleiben einfach in dieser Gegenwart. Auch du über Livestream. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Wow, so gut. Danke, Vater. Sag zu irgendjemand in deiner Nähe, ist es nicht wunderbar, in der Gegenwart Gottes zu sein? Halleluja. Ich möchte heute Morgen, bevor wir weiter auch beten, auch für verschiedene Dinge, möchte ich gerne mit euch ins Wort Gottes reingehen, und zwar in Kolosser. Kolosser 1, Vers 15 bis 23. Und ich lese es vor aus der Neues Leben Übersetzung, da ist ein bisschen moderner. Und da heißt es: Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf, und ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann. Das ist so gewaltig, weißt du? Jesus war da, bevor alles andere begann. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Und jetzt kommt es, worauf ich heute hinaus will. Jetzt heißt es hier nämlich: Durch ihn, also durch Christus, hat er, nämlich Gott, alles mit sich selbst versöhnt. Ich möchte heute sprechen über Jesus, der Versöhner. Okay? Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Halleluja! Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt. Hier kommt nochmal das entscheidende Wort. Um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Ihr müsst nur an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Weicht nicht von der Hoffnung ab, die euch geschenkt wurde, als ihr die Botschaft von Jesus Christus gehört habt. Halleluja. Halleluja. Die Botschaft dieses Textes, die ich heute Morgen mit euch teilen möchte, ist: Jesus kam, um die ganze Welt mit Gott und damit mit dem Himmel zu versöhnen. Sag mal, versöhnen. Was heißt versöhnen? Wenn Gott sagt, ich versöhne dich mit mir, was heißt das? Das heißt, er nimmt alles weg, was sozusagen mit ihm nicht zusammenpasst, so dass alles in deinem Leben, dass du selber und dein ganzes Leben sozusagen passend wird mit ihm. Eins wird mit ihm. Versöhnung heißt eins werden. Amen. Mit Gott versöhnt heißt eins geworden mit Gott. Mit dem Himmel versöhnt heißt eins geworden mit dem Himmel. Mit dem Himmel versöhnt heißt, dass das Reich Gottes, das im Himmel ist, so kommt, wie es im Himmel ist, hier auf Erden. Amen. Versöhnung bedeutet sozusagen auf eine Linie bringen. Amen. Auf eine Linie bringen mit dem du versöhnt wirst. Halleluja. Mit anderen Worten, auf eine Linie mit dem Wesen Gottes. Auf eine Linie einfach mit der Natur Gottes. Ja, auf eine Linie somit mit der Liebe Gottes. Weil seine Natur ist Liebe, sein Wesen ist Liebe, Gott ist Liebe. Er sagt die Bibel 1. Johannes 4, Vers 7 oder Vers 16, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Amen. Das heißt, wenn wir versöhnt werden mit Gott, dann werden wir versöhnt mit seiner Liebe. Amen. Und Paulus macht ganz deutlich, diese Versöhnung geschieht nicht dadurch, dass wir uns darum bemühen, oder dadurch, dass wir etwas Großartiges tun, sondern diese Versöhnung geschieht allein durch Glauben. Sag mal, allein durch Glauben. Amen. Römer 1, Vers 16 sagt Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem, der daran glaubt. Amen. Das Heil, dieses Wort Heil, das da steht, Soteria, ist nichts anderes eigentlich als eine Beschreibung dieses versöhnten Lebens mit Gott. Gottes Kraft, du könntest also auch sagen, Gottes Kraft zum versöhnten Leben mit Gott für jeden, der daran glaubt. Amen. Das heißt, allein durch Glaube kommst du in diese Dimension der Versöhntheit mit Gott hinein. Und wir werden uns gleich anschauen, was es bedeutet, auch in unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens. Amen. 2. Korinther 5, Vers 18 lese ich euch noch zuerst, weil das ist auch eine entscheidende Bibelstelle dazu in der Neues Leben Übersetzung. Ja, weil diese Botschaft, wie ich gesagt habe, diese Botschaft von der Versöhnung muss im Glauben ergriffen werden. Ja, sie wird im Glauben verkündigt und sie muss im Glauben ergriffen werden. Und wenn wir sie im Glauben ergreifen, dann sagt uns 2. Korinther 5, Vers 18, dann bekommen wir ein neues Leben. Ja, Vers 17 heißt es, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und dann sagt der Vers 18, dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, mit sich versöhnt hat. Amen. Und er hat uns, die wir diese Botschaft angenommen haben, er hat uns in den Dienst dieser Versöhnung gestellt. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. So sind wir Botschafter von Christus und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch versöhnen mit Gott. Amen. Sag mal zu deinen Nachbarn, lass dich versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft und sie wird im Glauben ergriffen. Lasst euch versöhnen mit Gott, denn wenn du versöhnt bist mit Gott, dann kommt das, was das Wort Soteria Heil meint, in dein Leben hinein. Wenn du versöhnt bist mit Gott, dann wird der vollkommene Wille Gottes in deinem Leben mehr und mehr freigesetzt. Amen. Halleluja. Weil Versöhnung bedeutet, wie ich gesagt habe, eins werden, Einheit werden. Also Versöhnung bedeutet nicht nur, okay, wir haben nichts mehr gegeneinander. Das ist nicht die biblische Versöhnung, verstehst du? Es ist nicht so, Jesus kam nicht nur, damit Gott nichts mehr gegen dich hat und du nichts mehr gegen Gott, sondern Versöhnung ist umfassend, ist das Heil, ja, ist Soteria, ja, in jeder Hinsicht. Schauen wir es uns an, fangen wir geistlich an, ja. Geistlich ist der erste Bereich, in dem Versöhnung stattfindet. Geistlich versöhnt mit Gott, was bedeutet das? Wenn du geistlich versöhnt bist mit Gott, wenn du eine neue Schöpfung bist in Christus, wenn du Jesus zum Herrn deines Lebens machst, wenn du aus der Verbindung mit ihm heraus lebst, dann, was dann stattfindet ist, dass jeder Tag deines Lebens geistlich sozusagen in Tuchfühlung kommt mit dem himmlischen Plan für diesen Tag deines Lebens. Ich sag's nochmal. Wir können so leben, dass tatsächlich jeder Tag unseres Lebens hier auf der Erde so stattfindet, wie er im Himmel geplant ist. Amen. Gott hat uns dafür bestimmt. Psalm 139, Vers 16 heißt es, meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, ehe auch nur einer von ihnen gemacht worden ist. Amen. Mit anderen Worten, jeder Tag, so wie Gott ihn geplant hat für dein Leben, ist im Buch, im Himmel aufgeschrieben. Da gibt's einen Plan. Das Problem ist nur, der Mensch ist gefallen und damit weggekommen von dem Plan. Ja, die Verbindung wurde getrennt. Der Sündenfall hat uns getrennt von Gott. Und deswegen wurde der Plan teilweise pervertiert, teilweise gehindert, teilweise was auch immer. Du wurdest abgeschnitten von diesem Plan durch den Sündenfall. Aber Jesus kam, um dich zu versöhnen mit dem Plan Gottes für dein Leben. Amen. Und deswegen sagt Epheser 2, Vers 6, wenn du eine neue Schöpfung bist, dann sagt er, dann bist du in Christus Jesus neu geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor schon bereitet hat, damit du nur in ihnen wandeln brauchst. Amen. Halleluja. Das heißt, wenn du in dieser Verbindung gehst, wenn du in dieser Versöhntheit mit Gott gehst, dann kannst du jeden Tag in die vorbereiteten Werke eintreten, die im Buch des Lebens bereits für dich aufgeschrieben sind. Amen. Alles, was du sicherstellen musst, ist, dass die Verbindung steht. Amen. Deswegen sagt Paulus Kolosser 3, Vers 1, er sagt, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben, dem Alten, und euer Leben ist jetzt verborgen mit dem Christus in Gott. Das heißt, da ist der Plan. Du richtest dich aus, du bist versöhnt und somit kommt der Plan in dein Leben. Amen. Jeder Tag. Wie viele von euch wollen wirklich jeden Tag ihres Lebens im Plan Gottes gehen? Also Sinn auf das, was droben ist. Amen. Nicht auf das, was auf der Erde ist. Verbinde dich mit Christus. Lebe in dieser Versöhntheit. Lebe in dieser Einheit. Lebe aus dieser Versöhntheit heraus. Christus hat alles getan. Er hat alles vollbracht, damit du versöhnt sein kannst. Du musst nur seine Versöhnung annehmen. Verstehst du? Du musst dich nicht versöhnen. Er hat sich versöhnt. Du musst es nur annehmen. Muss sagen, danke für die Erlösung, die in dir ist, Jesus. Danke für das neue Leben, das ich habe. Halleluja. Und dann kommt diese Realität in dein Leben. Amen. Es ist durch Glauben. Halleluja. Amen. Geistlich. Erster Punkt, geistlich. Versöhnung geistlich. Zweiter Punkt, seelisch. Ja, wie von euch wissen, wir sind Geist, wir haben eine Seele und wir wohnen in einem Körper. Geist und Seele sind zwei verschiedene Dinge. Deine Seele ist dein Verstand, dein Wille, deine Gefühle. Ja? Dein Geist ist dein eigentliches Ich, dein tiefstes Inneres, unabhängig von deinen Gefühlen, unabhängig von deinem Verstand. Das sind einfach deine Gefühle, das ist einfach eine Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat, um uns in dieser Welt zu orientieren. Dein Verstand ist ein etwas, das dich befähigt, einfach Dinge zu durchdenken in dieser Welt. Amen. Aber dieser Verstand und diese Seele oder dieser Verstand und diese Gefühle und dieser auch dein Wille gehört auch zu deiner Seele, braucht Erneuerung, sagt die Bibel. Das heißt, die Versöhnung, die Jesus gemacht hat, muss auch in deiner Seele ankommen. Amen. Ja, Gefühle von Panik sind nicht versöhnte Gefühle mit Gott. Aber keine Verdammnis, verstehst du? Keine Verdammnis, du bist in Christus Jesus. Aber du kannst für dich im Glauben, durch Glauben in Anspruch nehmen. Jawohl, Gott hat mich versöhnt. Da ist seine Versöhnung auch für meine Gefühle. Er möchte deine Gefühle erneuern. Und manchmal ist es ein Prozess. Römer 12, Vers 2 heißt es, werdet erneuert in eurem Sinn. Ja, werdet erneuert, also in eurem Denksinn, in eurer Seele. Werdet erneuert. Das ist manchmal ein Prozess. An vielen Punkten ist es ein Prozess, dass unsere Seele erneuert wird. Amen, oder? Bei wie vielen von euch war es so, du wurdest von neuem geboren und ab dem Tag lang hattest du nur noch himmlische Gefühle, nur noch himmlische Gedanken, hast 100% immer nur noch das gewollt, was Gott will und hast nie rebelliert und nie gezweifelt oder irgendwas. Okay? Dann kommt hinterher nach vorne und legt mir die Hände auf. Ich brauche die Salbung auch noch. Nein, es ist ein Prozess. Vieles ist ein Prozess. Aber ich sag dir, manche Dinge passieren auch sofort. Durch Wunder. Amen. Geknechtete Seelen können sofort frei werden. Durch Wunder. In der Bibel findest du viele Beispiele. Jesus ging über diese Welt, zum Beispiel Markus 1, es war eine seiner ersten Predigten, Jesus predigte und da war ein Mann und der war geknechtet in seiner Seele, wirklich geknechtet, unterdrückt von dämonischen Mächten, von Quälgeistern. Ja? Quälgeister können unterschiedliche Auswirkungen haben. Sie können dich nachts nicht schlafen lassen. Sie können dir alle möglichen Gedanken durch den Kopf schießen. Sie können deine Gefühle Achterbahn fahren lassen. Sie können Panikattacken verursachen, was auch immer. Sie können alle möglichen Dinge tun oder zum Beispiel so wie bei dem Jungen in Markus 9, ja, da zerrte ihn dieser Geist herum, immer wieder zerrte ihn dieser Geist rum, warf ihn auf den Boden und er schäumte. Ja, das war wahrscheinlich sogar auch eine medizinische Diagnose noch mit dahinter, aber es war auch ein Geist, das hat Jesus deutlich gemacht. Also Geister können deine Seele quälen und dieser Mann kam in die Gegenwart von Jesus und als Jesus anfing zu sprechen, setzte sich die Salbung Gottes frei und dieser Quälgeist in seiner Seele konnte sich nicht mehr halten und deswegen schrie er laut auf und Jesus sagte, verstumme und fahr aus. Und in einer Sekunde war der Mann befreit. Amen. Gott kann Wunder in deiner Seele tun in einer Sekunde. Amen. Gott kann dich von Traumata befreien, die du seit 35 oder 47 Jahren in deiner Seele hattest, kann dich in einer Sekunde mit der Wurzel kann er das ausreißen. Das kann kein Psychiater, kein Arzt, das kann nur Gott. Amen. Das kann nur Gott. Psychiater können dir auch helfen an bestimmten Punkten und bis zu gewissen mit bestimmten Dingen und so weiter und das sind Prozesse und alles ist alles gut, aber weißt du, Wunder tun kann nur Gott. Amen. Er ist der Wunderwirker. Halleluja. Sag mal zu den Nachbarn, er ist der Wunderwirker. Halleluja. Und auch heute Morgen hier will er Wunder der Befreiung wirken. Er möchte deine Seele versöhnen mit Gott. Er will deinen Schlaf versöhnen mit Gott. Er will deine Träume versöhnen mit Gott. Er will deine Gedanken versöhnen mit Gott. Er will deinen Willen versöhnen mit Gott. Wie wird dein Wille mit Gott am allerschnellsten versöhnt? Indem du einfach sagst, Herr, ich gebe mich dir hin. Das ist Versöhnung mit Gott. Amen. Du gibst dich ihm hin und sagst, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Wow, und dann kommt Frieden. Dann weißt du, ah, das ist gut. Amen. Versöhnt mit Gott in der Seele. Halleluja. Drittens, körperlich. Klar, Krankheit ist eine Folge des Sündenfalls. Nicht unbedingt deiner persönlichen Sünde in jedem Fall, sondern allgemein eine Folge des Sündenfalls, aber durch die Erledigung des Sündenfalls, durch sein Versöhnungswerk hat Jesus ihr das legale Recht entzogen. Amen. Krankheit hat kein legales Recht mehr an der Menschheit, da wo Jesus kommt. Amen. Deswegen, ich habe es ganz am Anfang bei der Begrüßung, waren noch nicht alle da, aber ich habe es da vorgelesen, in Matthäus 9, 35, er predigte das Evangelium des Reiches und er heilte alle Kranken und er heilte alle Gebrechen. Amen. Halleluja. Warum? Weil Versöhnung kommt in die Körper. Mit anderen Worten, du kannst es dir so vorstellen, wenn dein Körper mit Gott, mit dem Himmel versöhnt wird, so wie ich vorher gesagt habe, die Tage deines Lebens werden versöhnt mit den Tagen, die im Himmel aufgeschrieben sind, so werden deine Körperzellen versöhnt mit dem himmlischen Bauplan. Weil es gibt einen himmlischen Bauplan für deinen Körper. Amen. Wie er von Gott gedacht ist. Und ich meine, das ist ein Wunder. Unser Körper ist ein absolutes Wunder. Also ich meine, wer den Körper eines Menschen untersucht und sich anschaut, wie das funktioniert und dann immer noch nicht an Gott glaubt, ich weiß nicht, wo der hinguckt, ich weiß nicht, was der sich denkt. Keine Ahnung, aber das ist ein Wunder. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein wandelndes Wunder. Halleluja. Also stell dir mal vor, du bestehst, ich weiß nicht, zu 80% glaube ich aus Wasser. Das ist erstaunlich, hä? Guck mal, neben dir 80% Wasser, aber du zerfließt nicht, du rutschst nicht unter den Stuhl runter oder irgendwas. Okay. Wir gehen jetzt nicht näher darauf ein, aber es ist ein Wunder. Amen. Halleluja. Jesus hat auch unsere Körper versöhnt mit Gott. Jesaja 53, Vers 4 heißt es, jedoch unsere Krankheiten, er hat sie auf sich geladen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich genommen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Amen. Mit anderen Worten, durch die Striemen von Jesus, durch das Zerstören des Leibes von Jesus, hat Gott die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass unsere Körper versöhnt würden mit dem himmlischen Plan. Das ist der Hammer, hä? Amen. Wie im Himmel, so auf Erden. Und natürlich, auch das ist manchmal ein Prozess. Und das ist auch gut. Weißt du, Heilung ist immer gut, egal ob es ein Prozess ist oder ob es sofort passiert. Aber Gott tut Dinge auch sofort. Gott tut Wunder. Wir haben heute hier schon so viele Wunder erlebt, was Gott alles schon getan hat, ist der Hammer. Amen. Verstehst du? Weil Gott ein wunderwirkender Gott ist. Amen. Weil die Versöhnung, weißt du, wenn die Versöhnung in deinem Körper ankommt, die Versöhnung mit Gott, bumm, kommt an. Und dann sagen die Menschen, das ist ja ein Wunder. Verstehst du? Der Wille Gottes. Ich habe es ganz am Anfang erzählt, für die, die noch nicht da waren, aber mir kommt es gerade wieder. Tatjana hat es heute Morgen erzählt, ja, von dieser jungen Frau, die durch ihr Gebet von den Leuten im Glory House aus den Toten auferweckt worden ist, nachdem sie eine halbe Stunde tot war. Ja, die Ärzte haben gesagt, sie wird, wenn sie überhaupt wieder zu sich kommt, dann hat sie eine halbe Stunde keinen Sauerstoff gehabt und dann wird sie behindert sein. Dann wird sie immer Probleme haben. Aber die Verwandte von ihr war bei ihr, als sie gestorben ist, bei der Arbeit und hat sofort im Glory House angerufen und sie haben angefangen zu beten. Was beten wir? Wir sagen, Herr, Vater, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Erstens, der Plan Gottes für ihr Leben war noch nicht zu Ende. Das Buch des Lebens, die Tage waren noch nicht zu Ende. Mit 21 sind die Tage noch nicht zu Ende. Da waren noch Tage aufgeschrieben. Amen. Aber der Feind will stehlen, der Feind will Leben verkürzen, der Feind will dich vor der Zeit wegnehmen, der Feind will dich vor der Zeit rausnehmen. Aber wir, wenn wir im Glauben die Versöhnung, die Jesus bewirkt hat, ergreifen, wir können ihn darin stoppen. Amen. Also haben sie gebetet, dass sie wieder zum Leben kommt. Aber das Zweite ist auch wichtig, wenn sie wieder zum Leben kommt, dann ist es nicht der ursprüngliche Plan und Bauplan Gottes für ihren Körper, dass der Körper behindert ist und dass sie viele Dinge nicht tun kann. Das ist auch nicht der ursprüngliche Plan Gottes. Also wenn Versöhnung passiert, dann wird die Erde synchronisiert mit dem Himmel. Und sie haben für diese Frau gebetet. Und nach einer halben Stunde, die Ärzte waren dabei, die Sanitäter waren dabei. Und sie haben ihr keine Chance mehr gegeben. Die Verwandten haben schon angefangen zu weinen um sie, weil sie gestorben ist. Und nach einer halben Stunde kommt diese junge Frau wieder zum Leben und ist vollkommen normal. Halleluja. Danke, Jesus. Weißt du, das nennt die Welt ein Wunder. Aus der Sicht Gottes ist es normal. Amen. Weil es kommt einfach der Himmel auf die Erde. Es kommt einfach die Realität des Himmels auf die Erde. Sein Reich kommt, sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Versöhnt, unsere Körper versöhnt mit dem Himmel. Heute Morgen hier wollen wir weiter dafür glauben, dass kein einziger hier in seinem Körper sozusagen unversöhnt mit dem hundertprozentigen Willen Gottes nach Hause geht. Amen. Mit anderen Worten, wir vertrauen ihm für Wunder, wir vertrauen ihm für Durchbrüche, wir vertrauen ihm für Heilung, auch für schrittweise Heilung, weißt du? Nicht alles, auch im Gottesdienst, weißt du, nicht alles passiert immer sofort. Aber ich sag dir, die heilende Kraft Gottes wirkt und seine Versöhnung kommt und manchmal beginnt der Heilungsprozess hier im Gottesdienst und ein paar Tage oder ein paar Wochen später ist er abgeschlossen und dann ist es auch immer noch ein Wunder, weil die Ärzte vielleicht sagten, sie werden davon nie geheilt werden oder weil die Ärzte sagten, es dauert so und so lange, aber dann ist es einfach nur eine Woche anstatt ein halbes Jahr oder was auch immer, verstehst du? Manche Dinge sind prozesshaft, aber in jedem Fall, Gott will dich versöhnen. Lass dich versöhnen mit Gott. Amen. Sag mal zu deinem Körper speziell, sag mal gerade zu deinem Körper. Sag zu deinem Körper, Körper, lass dich versöhnen mit Gott. Amen. Gottes Plan und Gottes Wille. Halleluja. Amen. Und bevor wir auch nochmal dann auch für Kranke beten, möchte ich jetzt noch ein weiteres Versöhnungswunder oder einen weiteren Bereich der Versöhnung anschneiden heute Morgen. Und das möchte ich heute Morgen auch spezifisch aktivieren, weil auch da ist es so, Gott tut Dinge prozesshaft, aber Gott tut Dinge auch durch Wunder. Und dieser Punkt ist ganz einfach. Ja, so wie wir vertikal mit Gott versöhnt werden, so bewirkt diese vertikale Versöhnung mit Gott auch horizontale Versöhnung für all die anderen Beziehungen, die in unserem Leben sind. Amen. Sag mal, Versöhnung in Beziehungen. Epheser 2, Vers 16. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde von Christus, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Amen. Weißt du, unsere vertikale Versöhnung mit Gott muss und wird sich auf die Dauer auf unsere horizontalen Beziehungen auswirken. Amen. Wenn du versöhnt bist mit der Liebe Gottes, dann kann die Liebe Gottes in dein Leben und durch dein Leben fließen. Dann wird sich das auswirken darauf, dass die Liebe Gottes auch durch dich zu den Menschen um dich herum fließt. Und Beziehungen kommen in göttliche Ordnung. Sprich, in Liebe. Amen. Halleluja. Amen. 1. Johannes 4, Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Vers 11. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Weißt du, und der Vers vorher macht deutlich, dass diese Liebe, auch diese versöhnten Beziehungen, sie gehen auch nicht von uns aus, sondern es geht von Gott aus. Amen, es geht von Gott aus. Vers 10 heißt es, hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt, uns seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Mit anderen Worten, Gott hat Jesus gesandt zur Versöhnung mit seiner Liebe, zur Versöhnung mit sich selbst, damit aus dieser Versöhnung heraus seine Liebe durch uns fließen kann in die Beziehungen um uns herum. Amen. Und Gott hat gute Beziehungen für dich. Also ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo gute Beziehungen eine solche Mangelware sind wie noch nie zuvor. Verstehst du? Überall, wo du hinschaust, schwierige Beziehungen, zerstörte Beziehungen, Familienbeziehungen, Ehebeziehungen, Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, Kindern und Eltern, Geschwistern, wie auch immer, in den Gemeinden teilweise, kommt es dann auch mit rein. Einfach diese ganze Beziehungschaos, ja, was auch, hat auch viel mit Identitätsproblemen der Menschen zu tun und so weiter. Beziehungschaos, wo du hinschaust. Aber weißt du, Gott hat versöhnte, gute, gelingende Beziehungen für dich. Amen. Wenn du seinem Evangelium glaubst, dann kannst du auch glauben, dass zum Beispiel Gott dich dazu befähigt, eine gute Ehe zu führen. Weißt du, vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, ich habe in meinem Leben nie ein Vorbild gehabt für eine gute Ehe. Meine Eltern sind geschieden oder was auch immer. Ich habe nie ein gutes Vorbild gehabt für eine gelingende Ehe. Weißt du, ich sage dir, glaube Gott, glaube Gottes Fähigkeit in dir. 1. Johannes 4, 16. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott in uns hat. Amen. Das heißt, in dir ist eine Beziehungsfähigkeit, in dir ist eine Liebesfähigkeit, eine göttliche Art von Liebe. Weißt du, Gott hat zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei der Ehe kurz bleiben, Gott hat zum Beispiel die Ehe geschaffen. Weißt du, da gibt's ein perfektes Bild der Ehe. In der Bibel steht es, Paulus sagt es, ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Das heißt, die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde ist ein perfektes Bild, ist ja eine geistliche Beziehung. Und diese geistliche Beziehung ist aus der Sicht Gottes perfekt. Und diese perfekte Beziehung ist das Urbild Gottes für die Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe. Das heißt, da gibt es ein Vorbild im Geist. Da gibt es im Himmel ein Vorbild für eine gute Ehe für dich. Amen. Du musst dich nur verbinden. Amen. Du musst nur sagen, jawohl, ich verbinde mich mit dem Plan Gottes. Ich glaube seiner Liebe. Amen. Ich glaube seiner Liebe. Seine Liebe befähigt mich, egal was ich erlebt habe in der Vergangenheit, egal ob ich gute Vorbilder hatte, schlechte Vorbilder hatte. Seine Liebe befähigt mich, eine gute Ehe zu führen. Amen. Seine Liebe befähigt mich, gute Beziehungen zu meinen Kindern zu haben. Amen. Auch wenn es in der Welt so viel Chaos da gibt. Seine Liebe befähigt mich, eine gute Beziehung zu meinen Eltern zu haben. Seine Liebe befähigt mich, eine gute Beziehung zu meinen Geschwistern zu haben. Seine Liebe befähigt mich, Freundschaften zu bauen und in einer guten Weise aufrechtzuerhalten. Seine Liebe befähigt mich. Wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Er hat gute Beziehungen für dich. Und alles beginnt mit der Versöhnung, die Jesus gemacht hat. Amen. Versöhnt mit Gott bedeutet versöhnt in Bezug auf die Beziehung zu Gott. Und das bedeutet befähigt, um in versöhnten Beziehungen zu leben. Amen. Und manche Dinge, wie gesagt, sind ein Prozess. Manche Sachen, die brauchen über Jahre, dass sie sich entwickeln. Du kommst vielleicht aus einem Beziehungsumfeld, das total schwierig, total kaputt ist. Ja, aber ich sage dir, Schritt für Schritt für Schritt gehst du da raus. Aber auch auf diesem Weg gibt es auch Wunder für dich. Amen. Sag mal, Gott ist ein wunderwirkender Gott. Halleluja. Gott kann von einem Moment auf den anderen eine Beziehung reparieren, die zerstört war. Gott kann von einem Moment auf den anderen Dinge völlig umdrehen, die vielleicht über Jahre eingefahren waren. Beziehungen, die über Jahre abgebrochen waren. Ich hab mal ein paar Zeugnisse rausgesucht, gerade aus der letzten Zeit, einfach nur so, die wir bekommen haben, wo genau diese Wunder passiert sind. Weißt du, Beziehungen, die teilweise über Jahre kaputt waren. Dann wurde gebetet, das Wunder wurde freigesetzt und in einem Moment übernatürlich, plötzlich wird der Kontakt gemacht, plötzlich ruft jemand an, plötzlich schaut man sich an und alles ist anders. Ja, also hier zum Beispiel, ich habe hier ein Zeugnis aus dem Glory House, eine Glory House Teilnehmerin hatte mit ihrem Mann und ihrem Sohn keinen Kontakt. Nach dem Gebet im Glory House ist diese Familie versöhnt und komplett wiederhergestellt. Stell dir mal das vor. Das heißt, sie war nicht nur getrennt von ihrem Mann und von ihrem Sohn, sondern sie war komplett, sie hatte keinen Kontakt. Gebetet und komplett wiederhergestellt. Das ist ein Wunder. Das ist genauso ein Wunder, wie wenn ein Toter auferweckt wird. Bei manchen ist die Ehe der Tote, der auferweckt werden muss. Ich schaue jetzt niemand an, alle gucken ganz schreck, meint er mich. Herr, ja, bin ich's. Nein. Amen. Gott tut Wunder. Halleluja. Anderes Zeugnis. Hier. Eine Frau berichtete, dass sie sich nach dem Gebet mit ihrer Tochter versöhnt hat. Sie war unversöhnt mit ihrer Tochter. Jetzt haben sie ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Hammer. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Anderes Zeugnis. An der Konferenz habe ich nach einem Aufruf eine Beziehung zurückgefordert, die zerbrochen war. Gestern hat diese Freundin angerufen, mir tiefe Dinge anvertraut und wir haben zusammen gebetet am Telefon. Es war wie früher. Vorher hatten wir 2 Jahre lang nur noch sehr oberflächlichen, gezwungenen Kontakt. Danke, Jesus, du stellst göttliche Beziehungen wieder her. Amen. Halleluja. Und das ist auch stark. Vielleicht werden das einige so etwas Ähnliches erleben heute nach diesem Gottesdienst. Das ist auch stark von der jungen Mutter. Die war im Gottesdienst, im Heilungs- und Wundergottesdienst in der Gegend von Nürnberg bei uns. Und sie schreibt hier, nach dem Besuch im Heilungs- und Wundergottesdienst und nach dem Gebet mit Pastor Georg waren meine Handgelenksschmerzen nach 2 Tagen komplett weg. Das war Versöhnung mit dem Körper. Nachdem ich nach Hause kam, also schon in dem Moment, als ich nach Hause kam, war außerdem meine kleine Tochter komplett anders zu mir. Sie hatte mich mit ihren 3 Jahren wie Luft behandelt zuvor. Ja, also sie wollte nichts von ihr wissen. Ja. Und sie kommt nach Hause und die Tochter ist komplett anders zu ihr. Ich durfte mit ihr spielen, ich sollte ihr Brötchen schmieren, ich durfte sie wieder wickeln, ich durfte sie ins Bett bringen und ihre Bindehautentzündung war auch weg. Halleluja. Amen. Die war gar nicht im Gottesdienst. Amen. Aber weißt du, Gott kann außer Raum und Zeit sogar an der Person, und weißt du, ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere gerade jetzt schon eine Person im Hinterkopf, wo du sagst, wow, das wäre cool, wenn das passieren würde in Bezug auf diese Beziehung. Wow, das wäre cool, wenn es passieren würde in Bezug auf diese Person. Ja? Weißt du, Gott kann außer Raum und Zeit eine Beziehung wiederherstellen, kann außer Raum und Zeit den Kontakt wiederherstellen, der vorher getrennt war. Gott kann außer Raum und Zeit in einer Sekunde zum Herzen einer Person sprechen und plötzlich ist der Kontakt wieder da. Amen. Wollen wir ihm für solche Wunder glauben? Wollen wir ihm glauben, dass er solche Wunder tut, dass er Versöhnung bewirkt, nicht nur im Körper, nicht nur in der Seele, sondern auch in Beziehungen heute Morgen? Amen. Wie viele von euch könnten so ein Wunder gebrauchen? Die Nummer ist interessiert. Wow. Wow, so viel, wow, Hammer, Hammer, ich glaube, Halleluja, ich glaube, da müssen wir extra Gottesdienste nur dafür machen, Halleluja. Amen, ja komm, lass uns mal aufstehen zusammen, wir wollen da gleich beten, wir wollen da gleich reinbeten, das scheint ja dringend zu sein. Halleluja. Ja, wir wollen Gott wirklich glauben für Wunder der Versöhnung. Wir wollen Gott für zwei Dinge glauben an diesem Punkt. Wir wollen Gott glauben für Wunder in Beziehungen und wir wollen Gott glauben für gute Beziehungen. Vielleicht bist du noch nicht verheiratet und du hast eine schwierige Zeit, dir vorzustellen, wie bei dir eine gute Ehe aussehen können wird, weil du irgendwie in deiner Seele so geprägt bist von was anderem. Dann sage ich dir, Gott möchte dir heute Morgen Glauben geben, dass du befähigt bist. Amen. Vielleicht ist deine ganze Sexualität durcheinander gebracht worden aufgrund von Traumata, die du in deiner Kindheit erlebt hast, Missbrauch oder was auch immer. Und deswegen siehst du dich nicht wirklich befähigt zu einer göttlichen Ehe. Aber ich sag dir, Gott kann in einem Moment das wiederherstellen. Amen. Gott kann deine Beziehungsfähigkeit wiederherstellen. Gott kann dich versöhnen mit dem ursprünglichen Bauplan im Himmel. Amen. Bist du bereit dazu? Halleluja. Pass auf, schließen wir mal unsere Augen. Das Erste, was wichtig ist, das ist deswegen das Erste, was ich heute machen möchte. Das Erste, was wichtig ist, damit diese Versöhnungen stattfinden können. Das Erste, was wichtig ist, ist, dass jeder von uns versöhnt ist mit Gott. Das ist das Erste. Und ich habe es schon gesagt, von Natur aus sind wir ursprünglich nicht versöhnt mit Gott, sondern wir sind alle unter den Sündenfall gekommen. Das heißt, wir sind alle von Natur aus getrennt von Gott. Paulus sagt in Römer 3, Vers 23, dass wir alle getrennt sind von Gott, dass wir nicht die Herrlichkeit Gottes sehen können von Natur aus. Aber er sagt auch, wir werden erlöst durch die Gnade und durch die Versöhnung, die in Jesus Christus ist. Amen. Das heißt, er versöhnt uns mit Gott. Der Schlüssel für jede Versöhnung ist die Versöhnung, die Jesus gebracht hat. Und damit diese Versöhnung wirksam werden kann, habe ich schon gesagt, musst du sie im Glauben ergreifen. Das heißt, du musst im Glauben Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn und Erlöser empfangen. Es reicht nicht aus, dass Jesus allgemein die ganze Welt versöhnt hat mit Gott. Das hat er, das sagt das Wort Gottes. Aber nicht die ganze Welt hat es schon angenommen. Wir müssen es annehmen. Wir müssen Ja dazu sagen. Wir müssen ihn annehmen, weil es geht nicht jenseits von ihm. Es ist nicht irgendeine theoretische Sache. Ja, Versöhnung mit Gott. Ja. Nein, es ist eine Person. Und diese Person heißt Jesus Christus. Und wenn du heute Morgen hier bist oder über Livestream zuschaust und du hast noch nicht diese Gewissheit, dass wirklich du durch den Erlöser Jesus Christus, der in dir persönlich lebt, und die Bibel sagt, du weißt es, wenn er in dir persönlich lebt, dass du durch ihn versöhnt bist mit Gott. Wenn du noch nicht diese Gewissheit hast, diese Sicherheit, dann bevor wir irgendwas anderes beten, möchte ich, dass du diese Gewissheit bekommst, dass du heute Morgen die Gelegenheit hast, ihn als deinen persönlichen Herrn und Erlöser in deinem Leben aufzunehmen und zu sagen, ja, sei du, Jesus, der Herr meines Lebens. Ja, komm du und sei du der Versöhner mit Gott für mich. Und wenn du sagst, jawohl, Pastor Georg, das brauche ich in meinem Leben als allererstes. Vielleicht hast du noch nie wirklich bewusst Jesus in deinem Leben aufgenommen als dein Erlöser. Vielleicht hast du es mal als Kind gemacht oder vor Jahren oder du bist christlich irgendwie aufgewachsen, aber du hast nicht in dieser Beziehung, nicht in dieser Einheit mit ihm gelebt und heute spürst du einfach in deinem Herzen, Jesus ruft dich zurück. Er möchte, dass du in diese Versöhntheit mit Gott hineinkommst. Und wenn du hier bist und sagst, ja, ich brauche diese geistliche Versöhnung, denn um die geht es da jetzt an dem Punkt. Ich brauche diese geistliche Versöhnung. Dann möchte ich als erstes mit dir und für dich beten heute Morgen hier und auch für alle, die über Livestream zuschauen. Wen betrifft es? Streck einfach mal deine Hand aus, sodass ich sehen kann. Okay, Gott sieht eure Hände. Haltet sie ausgestreckt. Haltet die Hände ausgestreckt überall. Ja, haltet sie ausgestreckt. Wer ist noch da? Okay, halt sie einfach ausgestreckt. Halt sie ganz ausgestreckt zu ihm. Halleluja. Weil wir wollen als erstes für euch beten und wir wollen diese Versöhnung in eurem Leben Wirklichkeit werden sehen. Und es ist durch Glauben. Ja, es ist durch Glauben. Paulus sagt, wer mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus aus den Toten auferweckt ist, und wer das mit seinem Mund bekennt, wer mit seinem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist, der wird errettet. Und deswegen möchte ich jetzt einfach an der Stelle mit all denen, die ihre Hand gehoben haben, und auch all denen, die über Livestream zuschauen und die das auch betrifft, möchte ich ein Gebet sprechen. Und ich möchte einfach euch das laut vorsprechen und ihr dürft es dann laut nachsprechen, weil wer mit seinem Mund bekennt, der wird errettet. Und dann werde ich euch persönlich die Hände, wenn ihr hier vor Ort seid, persönlich die Hände auflegen und diese Versöhnung mit Gott in eurem Leben freisetzen. Eurem Geist zusprechen, dass er in diese Versöhnung mit Gott gerade jetzt, heute Morgen hineinkommt. Und deswegen ganz schnell, alle die ihre Hände gehoben haben, kommt einfach mal ganz schnell aus den Reihen raus, kommt hier zu mir nach vorne, dass wir hier zusammen beten können. Halleluja, einfach kurz aus den Reihen raus, ganz schnell, kommt nach vorne, herzlich willkommen, Halleluja. Kommt nach vorne, kommt einfach hierher, genau, dann kann ich euch die Hände auch auflegen und mit euch beten. Halleluja, herzlich willkommen. Hi, herzlich willkommen, ihr Lieben, so schön. Halleluja, herzlich willkommen. Halleluja, da sind noch mehr. Herzlich willkommen. Halleluja, gebt mir mal allen einen kräftigen Applaus. Halleluja, so schön. Weil das ist so ein wichtiger Tag in eurem Leben. Heute Morgen hier wird es festgemacht vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Jesus Christus ist euer persönlicher Herr und Erlöser und durch ihn tretet ihr ein in dieses versöhnte Leben in Einheit mit Gott. Amen. Schließen wir einfach alle unsere Augen, die wir im Raum sind. Okay? Und ich spreche jetzt einfach laut ein Gebet vor und ihr sprecht es einfach laut nach. Und wenn du über Livestream zuschaust und dich betrifft es auch, dann einfach gerade jetzt kannst du mir auch laut nachsprechen, dieses Gebet, und einfach sagen, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du vom Himmel gekommen bist, deine Herrlichkeit hinter dir gelassen hast, um hier auf der Erde als ein Mensch zu leben und um meine Sünde und die Sünde der ganzen Welt auf dich zu nehmen, dich vom Vater trennen zu lassen am Kreuz von Golgatha. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du für mich persönlich gestorben bist. Und ich glaube, dass du für mich persönlich auferstanden bist aus den Toten. Und dass ich durch dich jetzt ein versöhntes Leben mit Gott haben kann. Herr, ich empfange dieses neue Leben. Heiliger Geist, schaffe meinen Geist jetzt neu. Im Ebenbild Jesu Christi. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und jetzt segne ich euch und ich setze in dem Namen Jesus diese Realität des neuen Lebens frei. Gerade jetzt in Jesu Namen. Ich setze diese Versöhntheit mit Gott gerade jetzt frei. In Jesu Namen. Ich setze diesen Frieden mit Gott gerade jetzt frei. Ich danke dir, Herr, dass aufgrund dessen, was du getan hast, und nicht aufgrund dessen, was sie getan haben, Herr, sie jetzt angenommen sind und eins geworden sind mit dir, mit Gott. Danke für das neue Leben. Durch die Kraft des Heiligen Geistes empfangt es in Jesu Namen. Empfang dieses neue Leben, gerade jetzt. Oh ja, du brauchst nicht nachsprechen. Einfach nur locker lassen, empfangen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Gerade jetzt. Füll sie mit deinem Heiligen Geist, Herr. Füll sie mit dem neuen Leben. Ich spreche dir zu. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Nichts und niemand kann dich mehr trennen von seiner Liebe. Nicht zu niemand. Es ist im Himmel aufgeschrieben. Es ist im Himmel klar. Du sagst in deinem Wort, dass wir uns über nichts anderes so sehr freuen sollen, als darüber, dass unsere Namen aufgeschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Und ich danke dir, Herr, dass mit diesem heutigen Tag mein Bruder, meine Schwester, die Gewissheit haben können, ihr Name ist aufgeschrieben. Und von heute an setze ich frei, dass sie in den vorbereiteten Werken gehen, in dem, was du vor Grundlegung der Welt bereitet hast, für jeden einzelnen Tag, Herr, ihres Lebens. Herr, die Werke sind zuvor bereitet worden, damit sie nur in ihn wandeln brauchen. Danke, Jesus, dass sie von diesem Tag an in diesen vorbereiteten Werken gehen. In Jesu Namen, komm, Heiliger Geist, überschatte ihr Leben, Herr. Überschatte sein Leben, Herr, in dem Namen Jesus jetzt, Herr, der Herrlichkeit des Himmels, der Kraft des Heiligen Geistes. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du Gewissheit gibst, Herr. Oh, und ich sehe, wie wirklich ein Strom der Liebe Gottes jetzt ausgegossen wird in eure Herzen, in dein Herz, gerade jetzt. Das ist ein Strom der Liebe Gottes. Oh, Halleluja. Ihr anderen im Raum, streckt einfach eure Hände aus zu denen, die hier vorne sind. Das ist ein Strom der Liebe Gottes, der hineinfließt in ihre Herzen, gerade jetzt. Gerade jetzt. Gerade jetzt. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wenn Traumata waren in euren Seelen, da gehen wir jetzt gegen diese Traumata an, wo vielleicht Verletzungen waren. Pass auf, das ist jetzt für jeden auch hier im Raum. Wenn da ein Trauma in deiner Seele war, Versöhnung mit Gott, ist auch für deine Seele. Wenn ein Trauma war durch Angriffe von anderen Menschen, durch Krieg, durch Leid, auch durch Krankheitsschmerzen, durch Operationen oder was auch immer. In dem Namen Jesus, wir gehen jetzt an gegen diese Traumata. Ihr anderen einfach, die jetzt vielleicht gerade speziell nicht gemeint seid, betet einfach in Sprachen, betet in Sprachen für alle die anderen. In Jesu Namen, ich danke dir, Herr, dass gerade jetzt, Herr, Befreiung kommt, Herr, durch die Liebe Gottes. In dem Namen Jesus, ich sage in dem Namen Jesu Christi, wir gehen an, Herr, gegen diese Traumata, Herr. Wir gehen an jetzt, Herr, gegen diese Schmerzen. Wir gehen an gegen diese Verletzungen, Herr. Herr, wir gehen an dagegen, Herr, in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Und jetzt pass auf, wenn du da betroffen bist, dann einfach gerade jetzt, sag einfach ganz bewusst, sag einfach, ich vergebe dieser Person oder diesen Personen. Sag einfach ganz bewusst, ich vergebe ihnen. Ich vergebe ihr. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Und bitte ihn auch um Vergebung. Sag, Herr, bitte vergib mir, wo ich vielleicht falsch reagiert habe. Vergib mir, wo ich die Person vielleicht auch meinerseits verletzt habe. Wie auch immer. Wir nehmen jetzt Versöhnung in Anspruch. Wir nehmen Versöhnung in Anspruch. Wir nehmen das Blut Jesu in Anspruch. Und auf der Basis Blutes Jesus, betet weiter in Sprachen, sagen wir jetzt in dem Namen Jesus, jedes Trauma von Missbrauch, jedes Trauma von Verletzung in dem Namen Jesu Christi, komm raus aus den Seelen jetzt in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Es kann sein, wenn dich das betrifft, dass du Tränen kommen, einfach während dich das Trauma verletzt. Es kann sein, dass du verlässt. Es kann sein, dass du gähnen musst. Es kann sein, einfach, ja, du atmest einfach stark aus und lässt es einfach gehen, weil manchmal sind es auch Geister, die sich mit daran festmachen. In Jesu Namen, danke, Herr, für vollkommene Freiheit für unsere Seelen, jetzt in Jesu Namen, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass unsere Seelen versöhnt werden mit deiner Liebe, Herr, dass wir wissen, du liebst uns, du bist für uns. Und nichts und niemand kann uns von deiner Liebe trennen. Halleluja, Halleluja. Pass mal auf, ihr könnt einfach mal, wenn ihr am Platz seid, gerade jetzt einfach, wenn du einfach siehst um dich herum, ist gerade jemand einfach dabei, befreit zu werden, kannst einfach ganz sanft, einfach nur auf die Schulter die Hand mit dazu drauflegen. Wir sagen in Jesu Namen, ist alles, was da nicht hineingehört in die Seelen, es geht jetzt raus in Jesu Namen. Es geht jetzt raus in Jesu Namen. Vollkommene Freiheit jetzt in Jesu Namen. Vollkommene Freiheit jetzt in Jesu Namen. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh, Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. In Jesu Namen. Frei und los, sei frei und los, sei frei und los. Sei frei und los, sei frei und los, sei frei und los. Sei frei und los. Oh, raus. In Jesu Namen. Aus deiner Seele jetzt. Ja, da geht's. Halleluja, Halleluja. Frei und los, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Es passiert überall im Raum, passieren so wunderbare Dinge. Man spürt es. Es ist die Liebe Gottes, es ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, sagt das Wort Gottes. Genau das manifestiert sich gerade jetzt. Genau das manifestiert sich gerade jetzt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und jetzt pass auf. Jetzt nehmen wir Versöhnung in Anspruch für alle unsere Beziehungen. Okay? Wenn da irgendeine Person ist in deinem Leben, wo du sagst, ja, du hast dich vorher gemeldet, hast gesagt, ja, da brauche ich wirklich ein Wunder der Versöhnung, ein Wunder der Wiederherstellung in dieser Beziehung. Wir wollen als erstes, wollen wir für die Wunder beten und dann wollen wir allgemein beten, wirklich für gesunde Beziehungen. Aber als erstes wollen wir beten, wirklich für konkrete Wunder, wie ich es vorher vorgelesen habe, Wunder der Versöhnung, einfach in Beziehungen. Wer braucht ein solches Wunder? Streck mal deine Hand aus. Okay. Halleluja. Pass auf. Wir machen es einfach so. Behaltet eure Hand ausgestreckt und schaut einfach, wo um euch herum jemand anders auch seine Hand ausgestreckt hat. Und dann einfach nur ganz sanft, einfach nur als ein Kontaktpunkt. Ich bete von vorne, aber ihr könnt einfach eure Hand einfach aufeinander legen, einfach als ein Kontaktpunkt. Ihr müsst nichts selber irgendwie groß beten oder so, sondern ich bete einfach von vorne. Aber ich möchte einfach, dass ein Kontaktpunkt da ist. In Jesu Namen. Okay? Einfach um euch herum. Halleluja. Okay, haltet mal Ausschau, wo noch jemand ist, der noch seine Hand gehoben hat. Wenn du jemand hast, der bei dir steht, kannst du die Hand runternehmen. Wenn noch jemand da ist, der seine Hand gehoben hat noch und da ist noch niemand bei ihm, dann einfach geh einfach auf die Person zu, da hinten hat noch jemand seine Hand gehoben. Da ist noch jemand, schaut einfach herum im Raum, wo noch jemand anders seine Hand gehoben hat und geht einfach auf die Person zu. Okay, Halleluja, da hat noch jemand seine Hand gehoben. Aber ihr betet schon füreinander. Okay, weiß den Herrn. Okay, Halleluja, danke Jesus, danke Jesus. Halleluja. Okay, hat jeder jemand, der ihm die Hand auflegt? Vater, in dem Namen Jesus, setzen wir jetzt, Herr, vom Himmel her, deine Liebe frei, wie im Himmel, so auf Erden. Du sagst in deinem Wort in 1. Korinther 13, 8, die Liebe versagt niemals. Sie ist die stärkste Kraft im Universum. Und Herr, wir setzen jetzt deine Liebe frei hinein in diese Beziehungen, die Versöhnung brauchen, Herr. Wir setzen deine Liebe jetzt frei, auch wenn die Person, die es zusätzlich betrifft, nicht hier ist. Herr, wir setzen deine Liebe frei jetzt zu dieser Person, außer Raum und Zeit, wo immer diese Person jetzt ist. Wir setzen deine Liebe zu ihr hin frei, in Jesu Namen, gerade jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir setzen Wunder der Versöhnung frei, Herr. Wir setzen Wunder der Wiederherstellung frei, Herr. Herr, lass die Person, die vielleicht sich Jahre nicht gemeldet hat, wo wir vielleicht gar nicht wissen, wo sie ist, lass sie einfach übernatürlich von dir gezogen sein, dass sie jetzt die Person anruft, Herr, dass sie jetzt wieder den Kontakt aufnimmt. Herr, wir setzen Wiederherstellung frei, wo Beziehungen lange auseinander waren, wo Beziehungen lange getrennt waren, Herr. Wir setzen ganz neu den Kontakt frei jetzt in dem Namen Jesu Christi, Herr. Und wir setzen frei, dass es so ist, wie ich vorhin im Zeugnis vorgelesen habe. Plötzlich, man trifft sich und plötzlich ist es anders. Danke, Herr, für Wunderwirksamkeiten, Herr. Danke, Herr, für Wunderwirksamkeiten. Wir glauben dir. Wir glauben dir für Wunder. Wir glauben dir. Ja, manchmal musst auch du den ersten Schritt gehen. Ja, dann glauben wir jetzt, dass wenn du diesen ersten Schritt gehst, dass es Frucht bringen wird. Dass es auf offene Ohren stoßen wird. Dass es sein wird wie früher vielleicht, dass Wiederherstellung passiert. Herr, Matthäus 5, 23 ist die Verheißung dafür. Da heißt es, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück. Geh zu deinem Mitmenschen und versöhne dich mit ihm. Erst danach bringt Gott dein Opfer dar. Ja, das heißt mit anderen Worten, manchmal ist es an uns, den ersten Schritt zu gehen. Also, wenn es an dir ist, weißt du, Paulus sagt, so viel an euch liegt, halte mit jedem Menschen Frieden. Du kannst es nicht immer erzwingen. Es ist auch nicht immer dran, von deiner Seite aus einen Schritt zu gehen. Aber es kann sein, dass es dran ist. Und dann geh den Schritt. Dann geh den Schritt. Und wir glauben Gott für Wunder. Wir glauben Gott für wiederhergestellte Beziehungen zwischen Mann und Frau. Wir glauben Gott für wiederhergestellte Beziehungen zwischen Eltern und Kindern. Wir glauben Gott für wiederhergestellte Beziehungen zwischen Geschwistern. Wir glauben Gott für wiederhergestellte Beziehungen auch unter Glaubensgeschwistern, Herr. In dem Namen Jesus. Wir glauben Gott für wiederhergestellte Beziehungen in Freundschaften. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Sag mal, danke, Vater. Ich empfange mein Wunder jetzt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Lass uns mal Jesus einen kräftigen Applaus geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und jetzt möchte ich beten noch. Ich möchte noch ein Gebet beten, und zwar für alle diejenigen, die vielleicht einfach aufgrund mangelnder Vorbilder vielleicht nicht den Glauben haben, dass sie fähig sind, eine gute Ehe zu führen, oder die Schwierigkeiten haben, gesunde Beziehungen zu ihren Kindern aufzubauen oder aufrechtzuerhalten, aufgrund von Zerbruch und vielleicht Traumata in der Vergangenheit oder was auch immer der Grund war. Oder du glaubst nicht, dass du wirklich ein guter Freund bist und dass du Freundschaften haben kannst. Was auch immer es ist, streck einfach deine Hände aus. Ich möchte einfach beten für jeden von uns, für dauerhaft gesunde Beziehungen. Halleluja. Manche Dinge sind Prozesse, aber es wird sich zeigen. Und wir sagen in dem Namen Jesus, Herr, wir danken dir, dass du uns versöhnt hast mit Gott und damit versöhnt hast mit dem, von dem jede Beziehung im Himmel und auf der Erde ausgeht, Herr. Und indem wir versöhnt sind mit dir, ergreifen wir im Glauben die Fähigkeit, sprich mir mal nach, ich ergreife im Glauben die Fähigkeit, in gesunden Beziehungen zu leben, hier auf der Erde. Ich ergreife im Glauben die Fähigkeit, gesunde Beziehungen zu anderen Menschen, zu meinen Familienangehörigen, zu meinem Ehepartner, wenn du einen hast, zu meinen Kindern, wenn du welche hast, zu meinen Eltern, die hast du sicher, in Jesu Namen. Ich ergreife es im Glauben. Ich ergreife es im Glauben. Jetzt in Jesu Namen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz durch den Heiligen Geist. In Jesu Namen. Halleluja. Und wir preisen dich, Vater. Wir preisen dich, Vater. Ja, du brauchst nicht mehr nachbeten. Wir preisen dich, Vater, dass wir die Ergebnisse sehen werden, Herr, dass versöhnte Beziehungen in diese Welt kommen. Ich glaube dir, dass von hier aus wirklich eine Explosion von versöhnten Beziehungen ausgeht. Eine Explosion deiner Liebe, Herr, in dieses beziehungskranke Land hinein, Herr. Eine Explosion deiner Fähigkeit zu gesunden Beziehungen, zu erfüllenden Beziehungen, Herr. Herr, zu bereichernden Beziehungen, Herr. Herr, zu Beziehungen, die deinen Leib stark machen auch, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Herr, alle Spaltung, alle Mauern, die der Feind hochgezogen hat, auch zwischen Geschwistern aufgrund irgendwelcher Dinge, Vorteile oder was auch immer, Lügen oder einfach auch realen Dingen, die gewesen sind. Herr, wir sagen, sie fallen, Herr. Wir sagen, jetzt ist die Zeit der Versöhnung. Jetzt ist die Zeit der Einheit. Jetzt ist die Zeit, zusammenzukommen, wie ein Mann, die Herrlichkeit Gottes gemeinsam zu erleben. Jetzt ist die Zeit, gemeinsam zu erleben, wie der Himmel auf die Erde kommt und wie dieses Land durchdrungen wird von der wunderwirkenden Liebe Gottes wie nie zuvor. In Jesu Christi Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Und für alle diejenigen, die jetzt hier vorne sind und einfach ihr Leben Jesus gegeben haben, für euch haben wir noch ein besonderes Angebot, und zwar stehen hinter euch jetzt noch ganz liebe Freunde von mir, die bereit sind, auch noch mit euch persönlich weiterzubeten, die euch noch was Kleines schenken wollen, auch was sie dabei haben, und ihr dürft einfach euch mal umdrehen und schauen, wer hinter euch steht, und sie mal begrüßen, und dann könnt ihr einfach mit ihnen noch ein paar Minuten einfach rübergehen in den Jugendgottesdienstraum, da persönliches Gebet empfangen und ein paar Infos empfangen auch. Einfach, fühlt euch einfach frei, und wir geben ihnen einfach allen noch mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Komm, lass uns ihm die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Halleluja. Da kommen auch schon Zeugnisse rein, auch über Livestream. Schreib uns dein Zeugnis, wenn du was erlebt hast in diesem Gottesdienst, wie Dinge einfach dich berührt haben. Halleluja. Danke, Jesus. Hat sich noch mal eine Esther auch gemeldet, auf die das Wort auch genauso zugetroffen hat wie live. Ich hatte den Eindruck, live und Livestream. Sie schreibt, ich heiße Esther, hatte Gelenkschmerzen, wusste um die Berufung, die über meinem Leben steht. Jetzt ist es öffentlich. Es ist so, als sei eine Türe aufgestoßen worden. Ich kann es nicht mehr geheim halten. Hatte schon ein wenig weiche Knie. Zuvor hatte mein Mann mir die Hände auf mein Steißbein und meine Wirbelsäule gelegt, so wie Georg das Wort der Erkenntnis hatte. Aus mir ging ein tiefer Schmerz meiner Kindheit heraus. Ich konnte es herausweinen. Ich fühle mich leicht und befreit. Danke, Jesus. Du bist so genial gut. Amen. Halleluja. Über Livestream. Halleluja. Preist den Herrn. Das ist eine wunderbare Sache. Für alle, die nicht live hier sein können, Gott wirkt auch über Livestream. Preist den Herrn. Schreib uns einfach eine E-Mail. Wir werden jetzt im Anschluss an den Gottesdienst werden wir noch das Heilungsteam auch haben, noch für Kranke beten. Wer ist denn jetzt noch hier? Wir haben ja eh schon viele Heilungen erlebt, aber wer ist denn noch hier, der sagt, ich werde heute noch einfach das in Anspruch nehmen und mir wirklich von jemand die Hand auflegen lassen, Markus 16 wirksam wird, sie werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden, weil da ist noch was in deinem Körper, was du noch loswerden musst und du wirst die Hand auflegen lassen. Einfach nur, damit ich sehe, wer es alles ist. Okay, gut, okay, es sind einige noch, okay. Gut, das heißt, wir machen so, einfach im Anschluss an den Gottesdienst wird das Heilungsteam hier vorne sein und vielleicht heute ausnahmsweise auch, schauen wir noch, dass vielleicht auch vom pastoralen Team noch welche mit dabei sind und mitbeten, einfach damit wir wirklich genügend haben, die auch die Hände auflegen und den Menschen dienen. Also auch wenn du Glory House Leiter bist, fühl dich frei, einfach auch mitzudienen und Menschen die Hände aufzulegen. Halleluja, preist den Herrn. Okay, aber bevor wir das tun, möchte ich euch zum einen die Gelegenheit geben, noch eine Sammlung einzunehmen, aber zum anderen möchte ich auch, weil das ist auch ein Bereich von Versöhnung, ich möchte auch beten, dass unser aller Finanzen versöhnt werden mit Gott. Wie von euch können Versöhnung brauchen, auch im Bereich Finanzen? Gut, es ist die Frage, was heißt Versöhnung in Finanzen? Pass auf, ich sag's dir, was es heißt. Zum Beispiel, bei dir, und ist wirklich ganz real, macht noch nichts mit der Sammlung, das kommt erst, ne? Sonst seid ihr abgelenkt, weil ich möchte euch da spezifisch wirklich Wunder freisetzen. Zum einen, es kann sein, dass so ist, dass du sagst, weil bei mir ist es so, dass in Finanzen wie immer der Wurm drin ist. Irgendwie funktioniert es bei mir nicht. Ich kann das irgendwie nicht handeln. Entweder vielleicht liegt es zum Teil an dir, vielleicht ist es deine Prägung, vielleicht ist es einfach sind es irgendwie widrige Umstände, Geister oder was auch immer da drin. Gott möchte wirklich dein Leben auch in Bezug auf Finanzen mit dem Himmel synchronisieren. Wie ist es synchronisiert mit dem Himmel? Zum einen synchronisiert mit dem Himmel ist, dass du als ein guter Haushalter mit deinen Finanzen umgehen kannst. Zum anderen ist es synchronisiert mit dem Himmel, dass du in allem, alle Zeit, alle Genüge hast und überreich bist zu jedem guten Werk. Ja? Das heißt, Gott ist nicht ein Gott des Mangels, Gott ist nicht ein Gott der Knappheit, sondern Gott ist ein Gott des Überflusses, ja? Was auch immer das konkret in deinem Leben bedeutet. Aber wenn dich das betrifft und du sagst, ja, bei mir ist wie in Finanzen so wie der Wurm drin. Ja? Oder auch ist es so, dass du vielleicht hast du einige Fehler gemacht in Finanzen in der Vergangenheit und deswegen ist einfach momentan einfach, du siehst nicht drüber weg, du brauchst ein Wunder, damit du da wieder rauskommst. Ja? Oder aber es ist so, du hast vielleicht gar nicht selber Fehler gemacht, sondern durch andere bist du in was reingerutscht und hast jetzt Schulden, die du nicht mehr oder wo du nicht drüber wegsiehst und nicht weißt, wie du die loswerden sollst. Gott kann übernatürlich Schulden streichen. Wir haben das so oft erlebt. Amen. Wer braucht, ich hatte den Eindruck, dass jemand tatsächlich hier ist und du brauchst tatsächlich, also es ist so, dass du, das ist nicht deine Schuld gewesen, sondern durch irgendwelche Dinge, Leute, die dir was erzählt haben, was dann nachher nicht so war und so weiter, bist du in Schulden reingekommen und du weißt nicht, wie du das loswerden sollst. Und Gott möchte wirklich übernatürlich in deinem Leben wirken durch seine Wunderkraft. Wen betrifft es? Wen betrifft es? Bei dir? Bei zweien? Okay? Da auch. Okay. Ihr könnt einfach mal gerade eure Hand ausgestreckt halten, da wo ihr seid. Ja, da ist auch noch jemand. Okay. Vater, in dem Namen Jesus danke ich dir von ganzem Herzen, Herr, für deine wunderwirkende Kraft, Herr. Halleluja. Und wo Menschen diese Menschen verlassen haben, verlässt du sie nicht. Wo Menschen diese Menschen betrogen haben, vielleicht ihnen falsche Dinge gesagt haben, in Jesu Namen, du verlässt sie nicht. Vater, ich gehe an gegen jedes Trauma auch, das durch diesen finanziellen Einbruch in ihr Leben gekommen ist. Ich sage jetzt, dieses Trauma verlässt ihre Seelen jetzt in dem Namen Jesu Christi. Jedes Gefühl der Ungerechtigkeit, jedes Gefühl von Anstoß verlässt ihre Seelen jetzt in dem Namen Jesus. Und ich setze jetzt frei, ich setze dich jetzt frei von dieser Vergangenheit. Und ich sage jetzt in dem Namen Jesus, Gott macht einen Weg, wo es menschlich gesehen keinen Weg gibt. Ich setze frei übernatürliche Schuldenstreichung jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Übernatürliches Abzahlen, übernatürliche Versorgung. Ich setze frei, dass du in allem, alle Zeit, alle Genüge hast und überreich bist zu jedem guten Werk. Halleluja. Danke, Jesus. Wer ist hier und da ist es so, du sagst einfach, ja, ich weiß auch nicht, bei mir ist irgendwie wieder Wurm drin in den Finanzen. Verschuldet, unverschuldet, wie auch immer. Streck einfach mal deine Hand aus. Vater, ich danke dir. Streck einfach deine Hand auf, wenn dich das betrifft. Okay, Vater, ich danke dir, dass du auch in diesem Leben wirklich mit deiner Wunderkraft wirkst, Herr. Dass du wirklich den Himmel synchronisierst mit der Erde, Herr. Dass du ihre Finanzen hier auf der Erde synchronisierst mit deiner Versorgung im Himmel. In dem Namen Jesus, Herr. Und ich breche im Namen Jesus jede Macht auch über dein Leben. Ich breche auch über dein Leben jeden Mangel an Fähigkeit, mit Finanzen richtig umzugehen. Das kann ja manchmal auch die Ursache sein. Ich breche das in Jesu Namen und ich sage, du hast auch da das Vorbild des Versöhnten, des mit dir versöhnten Gottes, wie du richtig mit Finanzen umgehst, dass du weder ängstlich zusammenhältst, geizig zusammenraffst, noch dass du sinnlos Dinge einfach ausgibst oder unkontrolliert einfach Geld loswirst, wo du hinterher nicht weißt, wo es hingegangen ist. In dem Namen Jesus, ich setze dich frei davon, von diesen Belastungen, in Jesu Namen. Und ich sage jetzt über jedem einzelnen hier in diesem Raum, wer möchte die Verheißung Gottes in Anspruch nehmen? 2. Korinther 9, Vers 8. Halleluja. Über jedem Einzelnen hier im Raum setze ich frei, dass er in allem, alle Zeit, alle Genüge hat und überreich ist zu jedem guten Werk. Ich setze frei, dass jeder Einzelne hier im Raum synchronisiert ist, Herr. Auch was seine Finanzen angeht, mit der himmlischen, übernatürlichen Versorgung, Herr. Dass du Wege machst, wo es keine Wege gibt im Sichtbaren. In Jesu Namen, Herr, dass du Dinge ordnest, Herr, nach dem Vorbild des Himmels, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und sag mal jetzt, ich glaube an die Fähigkeit Gottes, mit Finanzen richtig umzugehen. Ich glaube an meine Fähigkeit durch ihn. Und ich glaube an die Kraft Gottes, von der es in der Bibel heißt, dass sie auch die Kraft ist, um Vermögen zu erwerben. Ich setze diese Kraft in meinem Leben frei. Ich nehme sie in Anspruch. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Vater, für diese Synchronisation mit deinem Willen, Herr. 100%. Danke, Jesus. Amen. Auch über Livestream. Halleluja. Preis den Herrn. Schreib uns auch da einen Wunderbericht. wunder@glorylife.de ist unsere E-Mail. Wenn du diese übernatürliche Schuldenstreichung erlebt hast oder auf andere Weise einfach Gott dafür gesorgt hat, dass du deine Schulden losgeworden bist, jemand hat dir den Betrag gegeben oder was auch immer, du hast eine übernatürliche Überweisung bekommen oder was auch immer, schreib uns einfach ein Zeugnis an wunder@glorylife.de, weil Gott tut Wunder, auch im Bereich der Finanzen. Halleluja. Preis den Herrn.